Das südkoreanische Informationsamt befasst sich mit der Verlockung und Entführung der TVÖK-Bürger und führt eine böse Anti-TVÖK-Kampagne. Im Zusammenhang damit gab ein Sprecher des Zentralvorstandes des Roten Kreuzes der TVÖK am 9. Juni Antwort auf die Frage des Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte wie folgt: Zurzeit werden im In- und Ausland der Protest und Kritik gegenüber den südkoreanischen Behörden, die am hellen Tage die TVÖK-Bürger entführt haben, immer härter. Die verschiedenen Kreise Südkoreas verlangen mit Nachdruck ein Gespräch mit den TVÖK-Bürgern, die das südkoreanische Informationsamt gefangen hält. Ein repräsentatives Beispiel dafür ist es, dass die Advokatenversammlung für demokratische Gesellschaft und der Rat der christlichen Kirche in Südkorea am 3. Juni ein Gespräch mit den TVÖK-Bürgern verlangt haben, die vom südkoreanischen Informationsamt verlockt und entführt wurden. Doch das Informationsamt, das es fürchtet, dass sein barbarisches Verbrechen entlarvt wird, lehnte es unter dem ungerechten Vorwand ab. Auch in der Vergangenheit bemühten sich die Agenten des südkoreanischen Informationsamtes im Ausland darum, die TVÖK-Bürger zu verlocken und zu entführen. Diesmal haben sie am hellen Tage eine planmäßige Gruppenentführung begangen, was völlig beispiellos ist. Die TVÖK wird die Entführung der TVÖK-Bürger durch die Agenten des südkoreanischen Informationsamtes keinesfalls zulassen und die Verbrecher bis zum Ende verfolgen und sie in Süden bestrafen. Das Bakune-Regime, das das südkoreanische Informationsamt in eine Zitadelle der niederträchtigsten Denke und Intrigen für die Konfrontation und Erdrosselung der Landsleute und eine schreckliche Bande von Terroristen verwandelt hat, wird sicher für sein Verbrechen schwer büßen müssen.